Wenn man lange genug aus der Gesellschaft ausgeschlossen ist, werden viele Konventionen hinfällig. Aber dass es nicht schick ist, von Hartz IV zu leben, dass es keinen Spaß macht und keine Lebenseinstellung ist, das drückt meine Mutter immer wieder in einem sehr einfachen Satz aus, wenn sich vielleicht doch eine Zeitarbeitsfirma meldet oder eine Weiterbildung ankündigt. Sie seufzt dann und sagt, dann wären wir die Arge los. Es ist der Wunsch nach Freiheit, nicht der Wunsch nach viel mehr Geld. Die Arge ist ein unterdrückerisches System, das wie Gott gegeben über ihr schwebt. Gegen die Arge kann man als Arbeitslose nicht protestieren. Wer als Arbeitsloser streikt, also etwa nicht zu Terminen erscheint oder Kontoauszüge nicht einreicht, dem drohen Sanktionen, der Entzug von Geld, das überlebenswichtig ist.